Eine gute Stunde. Ich fühle mich absolut geborgen. Auch die Fliege sitzt wieder auf meiner Lampe. Ob du Kirschkerne auf die Seiten einer Zither spuckst, dein Gedicht dazu improvisierst oder wie diese Fliege deine kleinen lyrischen Punkte hinter dir lässt, es ist ein und dasselbe Motto. Hier war ich, dort werde ich gewesen sein. Es gibt keine Rückkehr. Egal. Zeichnen will ich. Alles mit allem verbinden. Es zeichnen, zusammenbringen in einer einzigen Linie. Versuchen. Immer wieder versuchen. Es ist eine Sucht. Es ist ein Traum. Du bewegst dich so, wie es dich bewegt. Blumen, wo immer du willst. Eine kleine Faltung deiner Hand spricht plötzlich das aus, wofür Expeditionen ihre Wüsten durchforschen. Und auf jedem Ahornblatt die Tätowierung des Himmels. Irgendwie haben wir diese Welt erschaffen. Irgendwie muss der Rhythmus ihrer Architekturen unserem eigenen Herzschlag entstammen. Riesige Städte hat er freigesetzt. Um wie vieles stärker noch muss er sein als diese Städte? Um wie vieles stärker noch? Wie weit noch? Eine Dreiviertelstunde etwa, falls wir keine Verspätung haben. Und wenn wir Verspätung haben? Etwas länger. Macht nichts. Ist mir bereits in den Kopf gestiegen. Hm. Was machen Sie, wenn Sie ankommen? Geschäfte. Wie werden Sie diesen Rhythmus los? Ich meine, wie setzen Sie ihn um? Den höre ich schon gar nicht mehr. Schreiben Sie Schreibmaschine? Dafür haben wir unsere Damen. Spielen Sie Schlagzeug oder vielleicht Klavier? Nein, wieso? Aber Sie arbeiten regelmäßig. Ja, natürlich. Warum? Verstehe. Irgendwie müssen auch Sie dazu beitragen, dass die Stadt ihren Halt nicht verliert. Gestatten Sie? Eine halbe Stunde noch. Gut, gut. Gepäck habe ich keins, ich könnte hier absprengen. So haben es die Trams früher gemacht. Stets einige Kilometer vor der Station. Also dann? Noch ganz der Alte. Nicht mal eine Schramme. In der Ferne sehe ich schon die Dächer. Wie sie sich in der flirrenden Luft auflösen und in Schweren an den Himmel steigen. In einer Stunde müsste ich es schaffen. Er setzt sich in Bewegung. Seine Stiefel knarren. Der Weg scheint lang. Er geht schneller. Der Abstand zwischen den Hochspannungsmasten wächst. Er läuft. Die Straße beginnt sich zu dehnen. Er rennt. Unendlich langsam tauchen die Häuser auf. Er rast. Großmäulig biegen sich ihm die Autos aus den Kurven entgegen. Und als er endlich fliegt, stehen die Wolken ganz still. Er ist längst da. In der Stadt. Hey, Sie da! Dürfen wir mal Ihre Papiere sehen? Sicher? Haben Sie keinen anderen Ausweis? Das ist der einzige. Eine Mitgliedskarte vom Lesering. Was meinst du? Wo ist Ihr Ausweis? Das ist doch einer, sogar mit Foto. Sind Sie das? War ich mal. Bin aber auf gewisse Weise noch immer ich. Tut uns leid, aber wir müssen... Mich mitnehmen? Ja, steigen Sie bitte hinten ein. Prima. Ich freue mich unheimlich auf die Stadt. 2 Jahre habe ich auf einer wissenschaftlichen Geflügelfarm gearbeitet. Waren diese 9 Eier fast quadratisch, Euroformat. Macht man gutes Geld. Aber die Herren Doktoren, die hatten sich zum Schluss fast gegenseitig aufgefressen. Hätte bloß die Tür verriegeln müssen und wir hätten die blutigste Schlagzeile seit langem gehabt. Wie viel Geld haben Sie bei sich? Über 8.000, man erspart es. Würden Sie bitte aussteigen? Die beiden brauche ich nicht erst zu fragen. Die haben ihren Rhythmus in Hirn, Blut und Hoden. Wir haben es überprüft. Alles in Ordnung. Haben die schon eine Unterkunft? Hier kann ich nicht bleiben? Hier können Sie nicht bleiben. Dann weiß ich, wohin ich gehe. Wiedersehen. Der Platz um das Polizeirevier ist frei. Aber jetzt, wo unser Mann hinaustritt, braucht er noch mehr Raum. So groß ist seine Neugier. Ich zeichne ihm die Aura des Neuankömmlings. Jenen Strahl, der seine Augen nach beiden Seiten der Stirn durchbricht. Einen teilnahmsvoll geöffneten Mund, der in eine große, weiche Blase mündet. Gedankensprünge, die seinen Kopf nach allen Richtungen öffnen. Wellen, die sich strudelnd um seine Ohren zentrieren. Einen Bauch, der wie eine heiße Membran pocht. Füße, die sich so bewegen, wie es kommen will. Und schließlich ein Herz. Sein Herz. Das unter all diesen Rhythmen mitschlägt, so als wollte es aufs Letzte gehen. Jetzt, jetzt, gerade jetzt. Es fließt in alle Richtungen, ohne zu zerfließen. Menschen vieler Hautfarben, die sich vorwärts schieben, ihren Schritt antreiben, ihn beschwichtigen, betrachten oder betonen. Menschen auch, die mit ihrem Ansehen Schritt zu halten versuchen. Guten Tag. Guten Tag. Wenn ich Sie mal fragen darf. Ja? Sie gehen, als ob Sie versuchten, allen möglichen Einwänden gegen Ihre Person zuvorzukommen. Ja, das ist normal. Wie halten Sie sich fit? Ich meine, wodurch verhindern Sie, dass diese Stadt plötzlich zusammenbricht? Skat. Viel Skat. Und im Büro, da fechte ich jeden Tag. Fein. Jetzt frage ich eine Dame, die hier steht und einen Riesenkran bewundert. Atemberaubend, nicht wahr? Wie eine große Ameise. Hat nur ein bisschen lange Beine. Eine Frage. Wie schaffen Sie es, sich so in Schwung zu bringen, dass dieser Kran und nicht nur er, sondern unter Umständen die gesamte Stadt, in der Sie leben, nicht eines Tages in sich zusammenstürzt? Das könnte schon passieren. Man muss mit allem rechnen. Und was tun Sie dagegen? Ich bin medizinisch-technische Assistentin. Da gibt's viel Arbeit. Dann tanken Sie sozusagen gerade etwas auf. Könnte man sagen. Vielen Dank. Inzwischen haben sich einige Passanten um mich geschaut. Es ist 5 Uhr. Aus dem nahegelegenen Kaufhaus ertönt eine Abendraga, die untergehende Sonne des Umsatzes zu besingen. Darf ich Sie etwas fragen? Mich? Ich sehe, dass Sie sehr konzentriert der Musik zuhören. Haben Sie nicht die Befürchtung, irgendwann auf diese Weise Ihre Energie zu verlieren? Eine Energie, die Sie und all die übrigen hier benötigen, um ein so gigantisches Gebilde wie diese Weltstadt zu tragen. Was wollen Sie wissen? Wie du überleben kannst, ohne durchzudrehen. Ich spiele Tennis. Und dann gehe ich oft in die Disco. Ja, und tagsüber lerne ich beim Rechtsanwalt. Sie haben wenig Hobbys. Kann man nicht sagen. Absolut nicht. Die bringen es also? Ja, absolut. Dankeschön. Es ist schon erstaunlich, welch einfache Mittel die Bewohner dieser Metropole einsetzen, um dieses riesige Labyrinth am Leben zu erhalten. Dämmerig ist es geworden. In vorsichtigem Glanz bewegen sich die Busse. Mal sehen, ob ich einen der Fahrer zu fassen bekomme. Eine Frage. Ein heikles Geschäft, nicht wahr? Ein so kostbares Instrument in seiner Hand zu wissen. Macht nix. Macht's Pass. Sie sind nicht von hier. Ich von Mayas. Familie da. Ah, von den Mayas, den Legendären. Und wie lange sind Sie schon als Busfahrer tätig? 2 Jahre. Macht's Pass. Und es gefällt Ihnen hier? Sehen es dat. Groß. Wunderbar. Geht nix schnell kaputt. Dankeschön. Er scheint mein Anliegen geahnt zu haben. Diese Naturvölker verfügen doch über einen viel stärkeren Instinkt. Ich nähere mich jetzt wieder den Baustellen, wo man die Erde aufgerissen hat wie einen zu großen Körper. An den Hautschichten aus Asphalt, Steinen, Stahlgeflechten und Sand geht mein Blick hinunter zu den Verschraubungen der Gefäße, den sorgsam mit PVC isolierten Nervensträngen. Einige ältere Herrschaften stehen dicht am Zaun, um zu verfolgen, wie es in der verwirrenden Tiefe pulst und vibriert. Ich wende mich nun an einen Herrn mit großer Sonnenbrille. Sie sind Akademiker? Popstar. Etwas aus dem Geschäft. Auf welche Weise glauben Sie, zum Bestand dieser Stadt beizutragen? Man muss wissen, was läuft. Das ist alles. Sind Sie oft hier? Manchmal den ganzen Tag. Soll ich Ihnen was verraten? Die da unten, die kommen nicht weiter. Seltsam, was? Hey, du da! Ja? Was willst du? Wer sind Sie denn, Sie Zerberus? 18 Stunden am Tag klopp ich hier ran. Ich sag dir eins, du stellst zu viel Fragen. Ein ruhiges Viertel, fern von den Hauptstraßen. Hier, zwischen gepflegten Vorgärten, kleine Wilde mit Erinnerungen an die große Freiheit der Kinopaläste. Sag mal, du! Ja? Alles klar? Ja, alles klar. Die Straße ist heiß, verdammt heiß. Was machst du denn dagegen? Rock'n'Roll, was denn sonst? Alle wissen, wie sie es tun. Das grenzt schon ans Wunderbare. Und wie machen Sie's? Ich bin Verweigerer. Drüben steht mein Krankenwagen. Tun Sie was für Ihre Gesundheit? Ich war Spezialrennen, ausgeschrieben für Wahnsinnige aller Klassen. Unfrisiert. Unser Team führt seit der ersten Runde. Der Vorsprung wächst. Aber auch die Teilnehmer werden immer zahlreicher. Waren bessere Zeiten früher. Wie sind die Tageseinnahmen? Gut, klingelt ganz schön im Ohr. Na dann, Wahnsinnsheil. Wahnsinnsdank. Die Straßen werden düsterer. Hier und da eine alte Mietskaserne, die ihre Füße vorsichtig aus dem Dunkel auf den Bürgersteig streckt. Ein Nachtclub. Wonderland. Im Schein der Leuchtröhren tanzen die Mücken. Schäbige, runzlige Tierchen. Der letzte Schrei der Weisheit. Zwei junge Damen verlassen gerade das Etablissement. Guten Abend. Tag, Tag, Tag. Ich nehme an, man hat Ihnen bereits gesagt, dass Sie gute Reflexe haben. Eine Frage. Wie laden Sie diese Stadt mit Ihrer Aktivität auf? Wir haben Batterien. 2x4,5 Volt. Babyzellen. Prächtig. Und sonst? Wir machen halt, was wir wollen. Und wo wir wollen. Und warum haben Sie gelacht, als Sie mich hörten? Man ist ja nie ganz alleine. Und Sie? Nicken mit dem Kopf? Ach, nichts. Immer wenn ich eine Stimme höre, muss Nur, ich grüßen. Nur wenn ich eine schöne Frau es sehe, dann möchte ja ich sie küssen verstorbener Mann sein. Und ziehe meinen Hut. Dort drüben bricht einer zusammen. Was ist passiert? Wenn ich fasziniert bin, ist es aus mit mir. Ja, und weiter? Und wenn ich mich jetzt so sehe, bin ich schon wieder fasziniert. Wenn ich gut drauf bin, muss ich einfach vorzeigen. Dann brauche ich Arme, Arme, Arme. Ach, so ein Schwein. So ein Armes. 100 Arme. Hilfsbereit, rücksichtslos und launisch. Gesten, die wie gebündelte Pfeile zu Untergrundbahnen in Basare und Flipperhallen führen. Finger, die auf alles und jedes weisen und doch nur etwas sehr Spezielles meinen. Shiva, der göttliche Tänzer. Shiva, der unserem Mann aus der Ferne einen feurigen Ring zeigt. Shiva, der unserem Mann entgegenkommt und ihn mit sich aufs Zimmer nimmt, der das Victory-Zeichen macht, Zeigefinger, Mittelfinger, erst mit einer Hand, dann mit 100 Händen. Nanu, an allen 100 Händen nur noch diese beiden Finger? Der Sieg ist also unser. Zwangsläufig. Komm, Junge. Gehen wir. Warst du im Krieg oder hattest du einen Unfall? Weil ich keine Arme mehr habe. Man nennt mich Shiva, den Hundertarmigen. So sind sie nun mal. Spott erträgst du und dann trägt dich der Spott. Wenn du keine Arme mehr hast, brauchst du dir auch nicht mehr alleine die Hose aufzuknöpfen. Einwände? Nein. Am Niagara kann es nicht schöner sein. Da findest du nicht dieses Aroma. Also. Ich war noch nie am Niagara. Komm her, zieh mich aus, saug mich leer. Ich schlag dich tot. Du bist der Größte. Selbst dieser Geschlechtskontakt tut's. Alles und jeden nimmt diese Stadt auf, um ihr Gewebe zu verfeinern. Zwei Straßen weiter riecht's genauso, aber es funktioniert noch schneller. Hey Mann, beweg dich. Hab nicht viel Zeit. Ist allgemein hier so. Sind noch Plätze frei. Einhellige Gesichter. Klar verabredete Zeichen. Das ist klasse. Das gibt Vibration. Lass mich kalt. Mach es schnell. Von der Presse, eh? Dann verschwinde, aber ein bisschen plötzlich. Die mit wenigen Silben hingestochenen Tätowierungen, zwischen Brust, Schenkel und Oberarm kreisend, verlassen kaum den Schatten der Häuser und verwöhnen die Fantasien auf dem Korridor. Sogar jetzt noch, unter den letzten freien Laternen, wo die üppige Blume der Riechsteine gedeiht, deren immergrüne Blätter und Stängel bisweilen von oben nach unten zu wachsen scheinen. Hey, achte mal auf deinen Gang. Findest du ihn gut? Es geht so. Ein Bein auf der Straße, eins auf dem Kantstein. Ich möchte verhindern, dass die Stadt über Nacht in Trümmer fällt. Ist wohl Cheats. Passiert sowieso nicht. Wieso nicht? Ich bin an dieser Ecke geboren. Hab alles gesehen. Hier muss jeder mal vorüber. Du bist dir sehr sicher. Ich weiß es, denn ich habe den Urschrei. Hier in diesem Nylonstrumpf. Jeder leistet seinen Beitrag. Die Stadt könnte sich keine besseren Werber wünschen. Und wenn ich mich nun selber frage? Tanzend. Tanzend. Tanzend. Er hüpft davon. Wäre ein Hochhaus in der Nähe, unser Mann würde es von außen besteigen. Einfach so. Er beginnt sein Zeitbewusstsein zu verlieren. Vieles ist ihm dunkel. Aber ist es auch Nacht? Dann wieder scheint es ihm ziemlich hell. Doch rührt dies vom Tageslicht? Das Licht der Tiefstrahler zeigt ihm einen abendroten Himmel über erdbraunen Bergen. Ketchup auf Hackfleisch. Ich hab Hunger. Einen Augenblick nur. Schon bist du ans Band geheftet. Ein Stück entrückt. Unerreichbar mir. Unerreichbar meiner Kehle. Die vom Bottich. Die Soße führt zum Teller. Der nie berührt von mir. Nie berührt von meiner Kehle. Zu stark meine Angst. Es könnte geschehen. Zu groß auch. Die Übung meiner Hand. Sie gibt zu wenig. Immer zu wenig. Plastik befingert, im Namen der Hygiene, nie mehr als eine halbe Kelle, stets fallen Tropfen, Tropfen auf den Rand, Fleisch und Gemüse an ihren Plätzen, dann ich mit der Soße, nach mir der Nachtisch, die Kartoffeln, die Sintflut, mein Platz ist errechnet. Nach den neuesten Erkenntnissen der Freiheit, gemäß dem Band bewegen, kann ich die Arme ausholen bis zur Achsel, wenn ich wollte, langsam kommst du, immer wieder du. Stehst einen Augenblick, ganz dicht bei mir, bist vorüber. War das dein Herzschlag? Was gibt's heute? Wasser oder Wein? Hühnchen mit Erbsen und zum Dessert eine Kirsche. Unsere Reihe ist lang, doch es geht schnell. Ananas wäre mir lieber gewesen. Aber Abwechslung muss sein. Wir rücken auf, das Tablett leicht mit einer Hand kontrollierend. Schritt um Schritt. Wasser oder Wein? Kirsche oder Ananas? Immer der Nächste. Du bist der Nächste. Auf ewig. Jetzt zum Bahnhof. Das ist Gesetz hier, denn alle Neuankömmlinge befällt es auf einmal. Das Heimweh. Aber keine Sorge. Die langen Besen der Aufwärter werden ihn rasch dorthin kehren, wo die heruntergekommene Gotik des Palastes endet. Wo man vergisst. Rot, blau, violett. Vor den Toiletten drängen sich die Neugierigen. Das Muster der Kacheln an Wänden und Böden, gedämpft, aber nicht zur Ruhe gelegt. Mit einem Geruch, der die Nase entjungfert. Und das nicht nur einmal. Eine Gruppe von jungen Leuten. Das Neonlicht gibt den Gutteil Zucker in ihren Gesichtern preis. In ihrer Mitte, im Rollstuhl, der Meister. Alles hört auf mein Kommando. Zuerst lassen wir unsere Absichten fallen. Ganz tief fallen. Gut. Wir schrumpfen. Wir schrumpeln. Wir fallen in uns zusammen. Unser Ehrgeiz rutscht einen Schlund hinab, der früher unser eigener war. Früher, nun aber immer enger und dürrer wird. Wir klinken uns aus. Ja, so ist es gut. Unser Blick wird stier. Wir starren, wir glubschen, glotzen. Plötzlich, was fühlen wir? Unseren Buckel fühlen wir, keine Sorge, das macht nichts. Den haben wir schon lange gehabt, nur selten bemerkt. Und unser Mund ist trocken, total klebrig. Mit anderen Worten, unser Speichel emanzipiert sich. Und das ist gut so. Er soll uns später als Brücke dienen, eine Brücke hinüber zum Bedeutungslosen. Gut so. Sehr gut. Was sehen wir nun drüben am anderen Ufer? Ich will es verraten. Am anderen Ufer sehen wir nicht viel, eigentlich gar nichts, kein Wunder. Unser Atem ist dafür längst zu schwach. Und nun warten wir. Warten. Zählen wir bitte bis drei. Eins, zwei, drei. Was jetzt? Schlägt etwa die Weltwoge über uns zusammen? Zerreißt es uns den Schädel, den Bauch? Wird unser Schweiß zu Blut? Keine Sorge. Nichts von alledem. Stattdessen beginnt unser Puls. Erst langsam, dann stetig stärker und stärker. Haben wir Angst? Wir haben Angst, was sage ich? Panische Angst. Das soll unser Herz sein? Es ist unser Herz. Unser ganz persönliches Herz. Wie eine Riesenuhr, was sage ich? Wie die Zeit selber pumpt es sich voran. Große Klasse, wie das losgeht. Und wir, ich denke, wir sind beschämt. Bedrückt, frustriert, wir möchten hinterherschleichen, doch Geduld. Lassen wir zunächst den Pegel unseres Verstandes endgültig absinken. Ganz tief absinken, prächtig. Sandbänke tauchen auf, kleine Inseln, die sich mit Vögeln bevölkern. Das sind unsere Sinne, die auf die zurückkehrende Flut warten, um mit uns davon zu fliegen. Aber noch einen Augenblick Geduld. Noch müssen wir auf uns selber warten. Bewegen wir daher unsere Hände vorsichtig. Ja, und ertasten wir den kosmischen Zwirn, der uns umgibt, unser Negativ sozusagen. Leiten wir ihn entspannt und wach in weichen, ganz, ganz weichen Händen zusammen. Sehr gut. Und nun, was brauche ich noch zu sagen? Unterirdische Tümpel glucksen in nächster Nähe. Menschen lachen wie Ziegen und die Musik treibt von überall her über die gusseisernen Erinnerungsspuren der Straßenbahn. Was bleibt uns zu tun? Wir lachen und staunen. Was sich nicht rührt, ist uns fremd. Aber alles dehnt und streckt sich, geht hin und her und wir kurven mit biegsamen Zeigefingern dazwischen herum, ziehen geile Architekturen durch die Luft und lachen, lachen über unser Staunen. So war es gut, so war es wunderbar. Dankeschön! Danke! Still ist es. So still, dass der kleinste Ton schmerzt. Eine Töle kläfft. Aus den Gullis quälen sich gelbe Dämpfe. Eine breite Straße? Eine Kreuzung? Kein Verkehr, aber ein Ampellicht und jemand, der sich daran festhält. Eine Frau, die ausschaut wie eine Hexe. Sie schwankt hin und her, als wäre sie betrunken. Quatsch! Nicht ein Glas! Aber diese Elektrizität hier in der Luft... Vor allem das Licht, das ständig wechselt, das macht mich besoffen. Damit du weißt, ich trinke niemals. Eine Süchtige? Ja, ja, eine Süchtige. Und ich sag dir, ich bin stolz darauf. Du bist ja eine völlig verkommene Zeit, keine echten Gefühle mehr. Aber auch die brauchen ihr Futter. Mit Kreuzworträtseln schaffst du es nicht. Grün. Sie können rübergehen. Was? Schon wieder grün? Verdammt! Glaubst du, ich mache es mir so leicht und gehe einfach rüber? Wäre doch billig, viel zu billig. Nein, niemals. So leicht geht das nicht. Zu lange gezögert. Gelb und rot. Ja, ja. Jetzt zieht es mich natürlich gewaltig auf die andere Seite, klar. Verdammt nochmal. Ich möchte unbedingt. Und es ist rot. Ich werde noch wahnsinnig. Immer das Gleiche. Wenn ich möchte, zeigt es rot. Will ich nicht und hab nicht die geringste Lust mehr, grün. Oh, es zieht mich wieder so. Halt mich fest, Junge, halt mich. Ist es nicht umgekehrt? Wenn rot ist, fühlen Sie sich gezwungen... Scheiße, schon wieder grün. Nein. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich weiß, was ich tue. Mein ganzes Leben habe ich es so gemacht. Ich bin doch nicht hier, um schwach zu werden. Kommen Sie her, junger Mann. Nein, bleiben Sie besser weg. Rot. Hier. All die Zeichen, die ich auf den Pfahl gekratzt habe. Alles Hoffnung. Verstehst du? Januar, der 10. Wieder umsonst. Bin härter, als ich dachte und viel schwächer, als ich sein darf. Januar, 22. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr grün. Die Hoffnung. Der Hunger. Der Hunger. Ich muss mich fest anklammern, sonst reißt es mich rüber. Nein, ich kenne meine Verantwortung. Den Luxus werde ich mir nie erlauben. Und grün? Ja, gehen Sie doch! Riskieren Sie's! Du neunmal Kluge. Was soll dich wohl da drüben, hä? Hab ich da was zu suchen? Geht mich das irgendwas an? Nein, ich bleibe standfest. Aber du hättest es wohl gerne, wenn ich mich drüben umbrächte aus... Ärger aus Verzweiflung, weil ich es mir so bequem gemacht habe. Nein! Komm doch mal her. Okay. Nein! Hau ab! Verschwinde! Du bist genau wie all die anderen. Rot. Schon zum 4. Mal. Oh, dieses Ziehen. Ich fühle es bis ins Mark, wie ich es hasse. Schnell, lass es grün werden. Grün! Was alles kann durch einen Spalt, eine Pore, Rille, Kerbe oder Rinne, einen Schlauch, Stamm oder Schornstein, dampfen, steigen, fließen, stoßen, ziehen, sickern oder funken? Da ist das dickflüssige Öl, der noch dickere Klebstoff, sauber getrennt vom Honig. Da sind die unverdaulichen Partikel der Tagesnachrichten. Bier und Wein in allen Gängen der Verwaltung, der geduldig sich lagernde Teer im Bronchialgeäst, die grünen Substanzen des Morgens, Urin, dem Eindruck der Ereignisse folgend. Da ist das feinste Wasser, geklort, gesäuert oder verdreckt, das aus jedem Hahn fällt, rauscht oder tropft, eine vergeistigte, ganz menschgewordene Zunge zu benetzen. Ahnungen steigen nach oben, bei schlechtem Wetter nur langsam. Die Milch kommt frisch aus der Tube und in den Röhren zirkuliert die U-Bahn. Niemand im Wagen. Niemand außer mir. Nein, da erhebt sich einer nahe der Tür und muss geschlafen haben. Unglaublich. Frankensteins Monster persönlich. Den Fahrschein bitte. Ich hoffe, Sie haben einen. Ich bin erstaunt. Ich nicht. Also, die Karte, bitte. Hier. Ich hatte immer gedacht, Sie wären eine reine Erfindung. Eine reine Erfindung. Das war ich mal. War eine andere, eine idealistische Zeit. Da gab es noch Werte und man hatte Respekt vor unsereinem. Wahrscheinlich mehr Angst als Respekt. Kommt aufs Gleiche raus. Aber heute, sogar die Bosse, die mir äußerlich noch am nächsten standen, haben den Glauben an sich selber verloren. Ist alles ein Niedergang, ein Comic. Außerdem hatte ich sie mir viel größer vorgestellt. Größer. Allerdings, das war ich auch. Dann ist Ihre Karriere also beendet? Von einer Karriere kann keine Rede mehr sein. Die hörte schon auf, als mich der Film holte. Aber vorher... Vorher? Ja, bevor man mich zusammenflickte, da gab es noch Hoffnung. Da war ich zwar hart. Ganz schön hart. Aber nicht unsympathisch. Vor allem keine Spur von Furcht erregend. Lediglich ein bisschen zu viel Ehrgeiz und dies typisch männliche Zähne zusammenbeißen. Das wurde Ihnen zum Verhängnis? Man wollte mich ja verbessern. Am guten Willen hat's nicht gelegen. Aber das Resultat. Ich konnte nur noch die Zähne zusammenbeißen. Das Lächeln tat fürchterlich weh und abgekauft hat es mir sowieso keiner. Dann kam mein Nervenzusammenbruch, die Psychiatrie und schließlich dies hier. Ich rehabilitiere mich. Machen Sie das den ganzen Tag? Das Kontrollieren? Nein, nur abends, wenn die Züge schwach besetzt sind. Ist der einzige Weg zur Heilung, die Rückkehr zu einfachen Tätigkeiten. Haben Sie keine Hobbys? Doch, lesen. Ich zitiere mal. Auch im Eintreten von etwas ist ein anderes, das hinter sich zurückbleibt. Ernst Bloch? Genau. Ich hole auf. Durch Philosophie? Durch Philosophie. Wie könnte ich es in meiner Lage sonst aushalten? Den ganzen Tag? Nein, nur abends, wenn die Züge schwach besetzt sind. Da habe ich mehr Ruhe zum Lesen. Was für eine Überraschung. Meine neue Schockwirkung. Das kann man sagen, wo Philosophie doch vollkommen out ist. Mindestens 20.000 Volt Spannung. 100.000 Volt, wenn ich erst mal bei Platon bin. Ich steige hier aus. Habe genug für heute. Und denken Sie dran, zitiere. An der Rückseite findet sich meist ein Haken zum Aufhängen. Zitat Ende. Ist von mir. Gute Nacht. Gute Nacht. Da geht er hin. Wie ungeheuer schnell er sich bewegt. Seine Rechte umklammert eine abgewetzte Aktentasche. War es nun wirklich Frankensteins Monster? Oder irgend so ein armer Teufel von Rentner? Andere regeln aus freien Stücken den Verkehr, beobachten Papierkörbe und Mülltonnen, kontrollieren Gehwege und Hauseingänge, werfen das Bettzeug in der Früh aus dem Fenster wie Erbrochenes, sagen Guten Morgen und Guten Abend, halten das Tischtuch ihres Bewusstseins frei von Krumen und anarchischen Resten aller Art, lassen sich durch die geschlossene Tür Feuer geben und sind sehr, sehr verletzlich, sobald sie ihr Haus verlassen, rundum gefährdet bis in die oberste Lackschicht ihrer Karosserie. Wieder andere haben ihr Lieblingsgericht, ihr Lieblingstier, ihren Lieblingstraum. Was essen Sie am liebsten? Pommes frites. Und Sie? Bohnen, Birnen und Speck. Chinesisch. Ich bin Vegetarier. Schlangeneier machen nicht fett, aber zackig. Und die Lieblingstiere? So kleine Wellensittiche. Schäferhunde. Katzen, die einen Buckel machen. Das können doch alle. Also dann alle Katzen. Goldfische, aber keine überzüchteten. Schlangeneier. Ich esse die ja erst kurz, bevor die Kleinen schlüpfen. Harmonie auf den Gesichtern? Harmonie auch in den Herzen. Und die Lieblingsträume? Kann mich nicht erinnern. Doch, da ist ein Garten und ich spiele mit meinem Mann Mundharmonika. Ich falle aus dem Fenster oder stürze sonst wo herunter. Und ich kann nicht fliegen. Aber zum Schluss werde ich immer gerettet. Von der Polizei. Ich reite auf einem Adler und erblicke unter mir ein wunderbares Land. Durchsetzt von Tausenden von Rubinen und Diamanten. Und Smaragden? Stimmt. Und der Adler setzt mich vorsichtig an einem antiken Tempel ab, wo ich meditiere. Und dann wachen Sie auf und gehen zur Arbeit? Ja, leider. Und Ihr Lieblingstraum? Will ich Ihnen demonstrieren. Ich stehe auf der Straße und rauche eine. Da kommt jemand, dessen Gesicht kann ich nicht erkennen. Los in den Flur! Ich gehe in den Flur. Die Treppe rauf! Ich die Treppe rauf. Nun in dein Zimmer! Ich schließe auf und bin drin. Die Tür zu! Mach ich auch. Zieh dich aus! Schon erledigt. Augen zu! Ich sehe nichts mehr. Ich wünsche dir einen traumlosen Schlaf! Fantastisch. Das ist eine Ordnung, die haut einen um. Unter dieser Maxime arbeitet und besäuft sich eine Gesellschaft. Die Angst will überleben, deswegen esse ich Schlangeneier. Das wird schon wieder werden. Hier erhebt sich die andere Stadt. Hoch aufgeschossen und beleuchtet, abgetastet und beglommen in ihren Einsamkeiten, ihrer verhallenen Resonanz der Schächte und Unterführungen, der faden Herausforderung ihrer zugelassenen Winke, den leeren Augen ihrer öffentlichen Fassaden, der bauchigen Brutalität steinerner Riesenvasen, Arm in Arm mit jenen Plastiken, denen man um der Menschlichkeit willen vom Sockel helfen möchte. In all dem Schleim und der Kacke ihres zähen, verstopfenden Verkehrs, der angestrengten Nutzlosigkeit ihrer Geländer, Schilder und Begehungen, den endlosen Verschachtelungen ihres wabernden, mit lustlosem Fleisch behangenen Rumpfes, den wir durchfressen und ausscheiden, hastig, Zigarette rauchend. Orale Würden überlegen? Keineswegs. Hast du mal Feuer? Ja. Hey, guck mal, wer da kommt. Unsere hübsche Paranoia. Tagchen. Wie geht's? Wie steht's? Wisst ihr was? Ich bin schwanger. Trifft sich gut. Ich habe ein Blumenkränzchen bei mir. Das lege ich dir auf den Bauch und dein Kind wird schön. Ich hoffe nur, es langweilt sich nicht bei dir. Ach nein, wie reizend, es gluckst. Eine gute Einstellung. Wie soll's denn heißen? Kawasaki. Ui, das Haus trägt den Namen seines Erbauers. Der Erbauer trägt den Namen seines Hauses. Damit könnte alles bereits erklärt sein. Doch, das Motorrad trägt den Namen eines Instruments. Das Instrument trägt den Namen einer Insel. Die Insel trägt den Namen eines Gottes. Der Gott trägt den Namen eines Kindes. Das Kind trägt den Namen eines Sternes. Der Stern trägt den Namen seines Beschauers. Der Beschauer trägt den Namen eines alten Geschlechts. Das alte Geschlecht trägt den Namen einer Landschaft. Die Landschaft trägt den Namen einer Pflanze. Die Pflanze trägt den Namen eines Tieres. Weiter und weiter trägt nun der Name des Tieres. Okay, Jungs, das reicht. Der Staubsauger trägt den Namen eines Ministers. Der Minister trägt den Namen einer Tablette. Die Tablette trägt den Namen eines Motorrads. Kawasaki, ein großartiger Einfall. Wir verstehen dich, Paranoia. Geht in Ordnung. Und wenn es ein Junge wird, schickst ihn mal vorbei. Später. War eine wirklich gute Show. Mann, es war doch keine Show. Das war Realität. Man spielt mit unserer Angst. Man sollte ebenso Angst machen. Ich würde lieber mitspielen. Ich auch. Möchten Sie probieren? Nur, wenn es nichts kostet. Es kostet Sie das Leben und ein Batzen Geld am Papier. Kann ich mich weigern? Lesen Sie das Kleingedruckte. Mit Schmerz erkenne ich... Es muss heißen, verkenne ich nicht. Es handelt sich um eine Verzichtserklärung. Ich stehe aber auf Reiseberichten. Ich auf Musik. Ja, Musik. Seid wild, Kinder. Je wilder, desto besser. Keucht, stöhnt, ächzt. Tut so, als käm's euch. Ich werde immer ruhiger. Aber deshalb bist du doch nicht hier, oder? Schau, das ist das Aufregende an der Ekstase, dass du deine Augen zumachen kannst dabei. Hast du ein Zimmer? Oder eine eigene Wohnung? Warte einen Moment, bin gleich fertig. Komm. Schöner Raum. Wohnst du hier allein? Was für eine Platte möchtest du hören? Egal. Komm, lass es uns machen. Oh. Oh. Warum stöhnst du? Scheiß Frage, es kommt doch gleich bei mir. Bei dir nicht? Oh, komm, nun mach schon. Lass es ruhig kommen, ich gehe noch schnell aufs Klo. Sie war bereits fertig, als ich wieder ins Zimmer trat. Oh, ich bin müde. Gute Nacht. Sie trennen sich, ohne irgendetwas beieinander zu hinterlassen. Unser Mann steuert ein Kaufhaus an. Bevor er es betritt, lässt er am Eingang für wenige Minuten die warme Luft aus dem Entlüftungsschacht in seine Hosenbeine aufströmen. Verehrte Kundschaft, wenn der Tisch seinen Stammplatz hat und die Gardine gut fällt, kann gar nichts passieren. Sie befinden sich im Erdgeschoss. Alles für die Hinterbliebenen, Kindermoden und Strandbekleidung. Fahren Sie gern Rolltreppe? Ich nicht. Wenn man zu alt geboren wurde, holt man die Zeit nicht mehr ein, auch so nicht. Aber Sie fahren doch. Ja, ja, manchmal sogar 8 Stunden am Tag. Ein Versuch, der scheitern muss. Der scheitern darf. Sie sind angestellt hier? Ich werde geduldet. Darf ich Ihnen ein Gedicht aufsagen? Klar. Da stehe ich mit mir im Kreis herum, putze meine Klinken mit metallisch verbogener Hand, ganz charmant und mit Stil. Hab mir ein Nest konzentriert. Und das Dessert darin ist so begehrt, dass es gereicht werde mit Genuss. Den Portwein zeige ich gar nicht her, der fließt sehr königlich und weise von unten nach oben. Zu spät im Geschmack erschaure ich leise. Hat's gefallen? Sehr gut. Haben Sie mal einen Groschen? Kann's nicht eine Mark sein? Lieber einen Groschen. Hält den Kopf freier. Sie befinden sich im ersten Obergeschoss. Wer seine Last auf dem Kopf trägt, gewinnt automatisch den aufrechten Gang. Besuchen Sie unsere Bastelabteilung. Dort zeigen wir alles für diejenigen, die an sich arbeiten möchten. Außerdem Haushaltswaren, Porzellan und als Schlager unsere Reptilienshow. Glas. Viel Glas. Unendlich viele Muster. Sie bemalen Teller? 100 pro Tag. Kein mehr, kein weniger. Und immer mit dem gleichen Motiv, mit Spiegeleiern. Augen, keine Spiegeleier. Warum? Ich male Kinderteller. Für die Kinder von morgen, die in die Defensive gehen. Für die Kinder, die ihr Gesicht unter den Armen verstecken, sich furchterregt abwenden. Zu viele Bilder, zu viele Aufregung, verstehen Sie? Ich möchte Ihnen helfen. Anfangs, da sehen Sie nicht viel. Kartoffelbrei und Knackwurst decken meinen Malgrund zu. Aber je weiter sie vordringen, je mehr sie verputzen, desto mehr wird auch sichtbar. Zuerst nur ein Auge. Das gibt ihnen vielleicht zu denken. Dann ein zweites. Beim dritten könnte es ihnen schon unbehaglich werden. Und wenn der Teller erstmal leer gegessen ist. Sie sind ein Sadist. Sie wollen Panik erzeugen. Ach, seht die schönen bunten Farben, sagen die Eltern. Da macht es doch Spaß zu essen. Und die Kleinen richten einen Feuerstrahl aus ihren Augen auf sie, dass sie verbrennen müssten, würden sie ihn spüren. Man wird ihre Teller fortwerfen. Macht gar nichts. Einmal draus gegessen, bewusst draus gegessen. Meine Augen vergisst man nicht so schnell. 20 Jahre habe ich dran gearbeitet. Heute sind es, lassen Sie mich überschlagen, 2500 Augen jeden Tag. Ein Anarchist also. Wie lange arbeiten Sie schon im Telleruntergrund? Da, lesen Sie im Programm. Für alle, die sich kein Haustier anschaffen möchten, die Revolution der Porzellanmalerei. Was Menschen, Affen, Vögel und Kaninchen fasziniert, das wird auch ihren Kindern Freude bereiten. Gehen Sie rüber zu den Schlangen. Dann werden Sie mich vielleicht begreifen. Was für geheimnisvolle Wesen, diese Schlangen. Und alle scheinen sie tot. Ach, die schlafen nur. Könnte ich mal eine berühren? Aber sicher, dazu sind sie ja hier. Darf ich Sie auch mit unserem Sensationsangebot bekannt machen? Ein Automatenfoto mit der Schlange Ihrer Wahl. Welche darf es denn sein? Die da hinten mit den dunkelgrünen Schuppen und dem violetten Lidstrich. Aber nicht extra wecken. Die ist schon wach. Wussten Sie übrigens, dass Schlangen Winterschläfer sind? Ich gebe sie Ihnen mal. Und sie ist harmlos? Absolut, die Giftzähne sind raus. Wenn Sie wollen, können Sie die in einer anderen Ausstellung sehen. Im dritten Obergeschoss, da zeigen wir auch Kunstobjekte. So, und nun zum Fotografieren. Erschrickt sie nicht beim Blitzlicht? Die überhaupt nicht. Die ist sozusagen unser Starmodell. Nicht? Du. Gehen Sie rein, ich war zu lang draußen. Ein Ernst ist in deinem Auge, der hält alles. Wie langsam müssen deine Stoffe wechseln? Vielleicht so langsam wie das träge Blut der Gletscher. Ein Jahr? Ist das für dich mehr als 1000 Liedschläge? Deine Schuppen sind so künstlich. Und ein verdammt weiter Raum zwischen deinen Augen, eine starke Konzentration. Alles Weitere sind dumme Vermutungen. Sind Sie fertig? Hier, Ihre Bilder. Auch die in besonders kurzer Zeit heute. Erschreckend klar. Und sie hat einen viel stärkeren Ausdruck als ich. Aber sonst keinerlei Ähnlichkeit zwischen uns. Ich wette, Sie haben es nicht mehr ausgehalten hier im Ersten. Na nun, schon wieder Sie? Kann ich gut verstehen. Liegt viel zu nah am Erdgeschoss. Man spürt noch so die irdische Schwere. Noch ein Gedicht? Das von vorhin? Ich wiederhole mich nie. Also. Am Ende des Raumes blüht meine Rose, transparent und natürlich. Gut zu wissen, dass, wenn ich nach ihr greife, ich sie nicht einmal streife. Hat's gefallen? Noch besser als das erste. Normalerweise steigere ich mich von Etage zu Etage. Sie müssen mich erst mal in der vierten erleben. Hinterher geht's allerdings wieder bergab. Einst zeugten wir das Feuer. Heute fröstelt uns schon der Gedanke daran. Das zweite Obergeschoss bietet Ihnen Spielwaren, Teppiche, Küchenmöbel und denjenigen unter Ihnen, die innerlich frösteln, einen Beat-Workshop. Hey, eine kleine Spende. Ich schreibe gerade ein Konzert für Sammelbüchse und Orchester. Mir fehlt bloß etwas Kleingeld. Fürs Orchester. Kannst ruhig alles reinschmeißen, sind auch Korken und Knöpfe dabei. Kommst du klar? Wie hältst du diese große Stadt in dir aus? Du meinst, weil ich hier im Rollstuhl sitze? Hey Nachbar, mach schnell, beeil dich! Sie warten nicht lange auf dich! Wenn du dich nicht beeilst, werden sie dich vergessen haben, ehe du dein Hemd wechseln kannst! Du hast eine willensstarke Belustigung in deinem Gesicht. Hey, hey, große Worte. Aber gut, wollen wir nicht über mich sprechen. Ich bin Naturfan. Das heißt, ich bin die Natur. Auch ich nehme immer den kürzesten Weg. Querbeet, Einbahnstraße in Gegenrichtung. Und im Kopf kürze ich ebenso ab. Was ich nicht kann, das gibt es auch nicht. Das gibt's doch gar nicht! Diese Arschlöcher sind nur gemacht, um beeindruckt zu werden. Und ihre Säuglinge zahlen in dieselbe Vereinskasse. Was machst du denn den ganzen Tag? Kontaktpflege, Mann. Als Krüppel stört dich keiner, solange du keinen Job willst. Das ist deine Atmosphäre, deine Stratosphäre. Wenn du Lust hast, kannst du dich auch dem harten Konkurrenzkampf aussetzen. Versteh mich richtig, ich bin kein Genie, weil ich nicht laufen kann, sondern ich bin ein Genie und kann nun mal nicht laufen. Keine falsche Sentimentalität, Mann. Weshalb auf meine Puddingbeine fluchen oder daran denken, noch meine Frau zu beglücken, wenn alles nur ein bisschen anders wäre. Keine Illusion, Mann. Meine Minimal-Maximal-Theorie. Wenig, weniger, am wenigsten. Ich hau den Leuten einfach was vor die Schnauze. Ganz herzlich, ohne besondere Rücksicht. Und weißt du, was die tun? Die laufen weiter, beschämt, frustriert, so als wären sie die Krüppel. Wo wird man dein Konzert denn hören können? Vergiss es. Das habe ich heute im Kopf, morgen ist es was anderes. So lebe ich mit meiner Wirklichkeit und von der weiß ich, dass sie ohne mich nicht sein kann. So wie ich nicht sein kann ohne meinen Straßenkreuzer. So wie der nicht sein kann ohne meine Wirklichkeit. Manchmal denke ich an einen Marathonlauf. Ich bin sicher, am Start wird keiner einen zu frühen Antritt machen, wegen der Gleichheit und so. Aber falls wir über die Distanz kommen, werden wir in ein Ziel einlaufen, das in meiner Welt liegt. Nichts für ungut, Mann. Es ist mir nicht kalt an den Händen. Ich muss weiter fürs Orchester sammeln. Und weg ist er. Hut ab vor allen, die nicht wissen, was sie tun. Hut ab auch vor denen, die es wissen. Hut ab nicht zuletzt vor denjenigen, die es gerne wüssten. Auf jeden Fall Hut ab. Zum Beat-Workshop. Verdammt heiß hier. Keine Aircondition. Wir alle, die wir uns hier versammelt haben, wissen, dass unsere Häuser leer stehen, dass unsere Kirchen mit Laken verhüllt sind, einmal der Offenbarung halber und dann, um ihre allzu schroffen Linien zu bedecken. Wir wissen auch, dass unsere Boote am Strand angebohrt sind und dass der Bohrer grammatikalisch männlichen Geschlechts ist. Der Morgen zeigt sich in Braun und gegen Mitternacht wird uns regelmäßig grün. Lasset uns beten. Etwas muss besser sein als dieses. Teures Atlantis, mit all deiner unerreichbaren Pracht, du teures, deinen fantastischen Errungenschaften aus dem Meer, nur um deinetwegen folgen wir dem leichfreudigen Aal durch die Weltmeere, streuen wir die Asche jedes Bürgers, dessen Chromosomenglanz erlosch, mit hoffender Hand aus in alle vier Winde. Nur um einen Bruchteil von deiner Gegenwart zu erhaschen, lassen wir uns von jedem Gefühl anvögeln, öffnen wir uns allen Provokationen und Erregungen. In deinem Namen erdenken wir die schönsten Modelle der Kommunikation, erweitern wir die sinnlichen Grundrechte und ertragen die wahnwitzigsten Kosmologien aus Wissenschaft und Wissenshaft. Nur für dich lassen wir die seltsamen Klänge der Elektronik an unser innerstes Ohr treten, obwohl sie uns auf irgendeine Weise übertreffen. In unserem gierigen Verlangen nach einem Zehnt deiner sagenumwobenen Harmonie entwickeln wir neue farbige Muster eines gerechteren Zusammenlebens. Graben wir beharrlich nach weisen und schöpferischen Kulturen. In der Hoffnung, dir nahe zu sein, betrachten wir das Flackern unserer Gehirnströme, überlegen wir uns Maßnahmen zur Beseitigung von Müll und Aggressivität. Einzig, um dir zu imponieren, erobern wir den Weltraum, schlucken wir die Droge. Einzig. In Erwartung deiner Wiederkunft belassen wir stets einen Fuß in der Tür und geben nur den letzten Zeilen eines Gedichts vom Klebstoff des Reims. Nur um uns dir zu unterwerfen, erklären wir uns zu Berg- oder Tiefseebewohnern, werden wir irre für eine Runde Trost mit 33 Umdrehungen pro Minute. Ungeheures Atlantis im Widerschein unserer Spiegel, du musst besser sein als dieses. Amen. Amen. Ich fühle mich immer hundselend nach dem Beten. Geht's Ihnen auch so? Ist aber gut für die Entspannung. Was ist mit dem Gedicht? Wir sind gleich oben. Ich bin gespannt. Mein Name sei Adam, langes, bewegtes A, bei entschlossenem Licht der jüngsten Geburt, Zukunft des Honigleckers, einmal gesichert, sofort auch ewig. Was dauert, ist tragisch. Mein A ist magisch. Stark. Hab kein Wort verstanden. Für Sie geht's auf der Rolltreppe wirklich noch nach oben. Nicht zu viel Komplimente. Ich bin vorsichtig im Umgang, das ist besser. Es fällt mir nämlich schwer zu bereuen. Drittes Obergeschoss. Das Lachen am offenen Fenster bitte einstellen. Die Dinge mehr vom Garten aus betrachten. Es erwarten Sie Reisen, Kunstobjekte und eine Galavorstellung persönlicher Erfindungen. Hier, nehmen Sie diesen Kopfhörer und trauen Sie Ihren Ohren. Achtung, hier spricht Ihr Dämon. Ich glaube, ich bin allein. Den Herd habe ich ausgeschaltet. Das Wasser abgedreht. Die Sicherungen herausgeschraubt. Die Jalousien herabgelassen. Den Kühlschrank abgetaut. Die Wertgegenstände bei meiner Bank deponiert. Die Türen fest verschlossen. Post und Zeitung lasse ich nachsenden. Nun habe ich es geschafft. Brauche nicht mehr zu verreisen. Das ist ein Extremfall. Sowas muss Ihnen natürlich nicht passieren. Sie können bei uns Ihren Traumurlaub buchen. Ich versichere Ihnen, Ihr Koffer wird eher an Bord sein als Sie selber. So sehnsüchtig werden Sie ihn vor sich hertragen. Was soll ich mit Urlaub? Dies ist mir schon aufregend genug. Überprüfen Sie Ihren Entschluss. Schauen Sie sich um. Ich bin sicher, Sie werden das Passende bei uns entdecken. Ich habe nicht mal einen Koffer. Bekommen Sie im Erdgeschoss. Auch nichts reinzutun. Wir führen sämtliche Artikel. Nicht genug Geld. Wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Kreditabteilung. Aber die Lust, das alles zu wollen! Wir erweitern ständig. Im nächsten Jahr bestimmt. Wo geht's denn hier weiter? Dort hinüber zu dem Herrn. Ja, zu dem dort, der so weint. Was ist mit Ihnen? Warum weinen Sie so? Das ist meine Erfindung. Was? Haben Sie Kummer? Es scheint Ihnen aber gar nicht so schlecht zu gehen. Ich muss vorausschicken, dass ich geerbt habe. Ein Riesenvermögen. Und schlecht, nein, schlecht geht es mir wirklich nicht. Weshalb auch? Entschuldigen Sie, aber ich verstehe das nicht. Klar verstehen Sie das nicht. Weshalb wären Sie sonst gekommen? Ich verstehe es eigentlich auch nicht. Aber das Ding funktioniert. Was für ein Ding? Na, dies hier, die Maschine, meine Erfindung, der Apparat, an den ich angeschlossen bin. Und was hat der mit Ihrem Weinen zu tun? Er hilft mir dabei. Er entzieht mir buchstäblich meine Tränen. Ohne ihn könnte ich doch überhaupt nicht flennen. Interessant. Und nicht nur das, auch teuer. Was für ein Kapital, meinen Sie wohl, habe ich in ihn hineingesteckt? Keine Ahnung. 4 Millionen, jawohl. Mein gesamtes Vermögen, meine ganze Erbschaft. Verstehen Sie nun? Dank meiner großartigen Erfindung bin ich imstande, mir mein Kapital aus dem Leib zu heulen. Sozusagen in Tränen aufzulösen. Wirklich genial. Natürlich genial. Das bin ich ja. Genial. Wir alle, sehr verehrte Damen und Herren, müssen wohl zugeben, dass selbst unsere radikalsten und schärfsten Gedanken oft nur zu Unterhaltung und kurzweiligen Tröstungen dienen. Deshalb kommen Sie doch auf ein Bier in unsere Kunstausstellung. Sie wollen noch höher? Sie sind neugierig, ja? Das gefällt mir, aber seien Sie vorsichtig. Wie viele Stockwerke noch? 2. Bis ins 5. komme ich allerdings nicht mit. Sie sind müde? Erstmal gibt's da oben keine Rolltreppe und dann ist es mir zu gefährlich. Man muss ja nicht alles sehen wollen. Jetzt schnell mein Gedicht. Ich möchte Ihnen noch im Voraus danken. Sie waren mein bester Zuhörer heute. Universal ist meine Pose. Unten Lotus ohne Hose, doch kein aktueller Zwang. In der Mitte luftdurchlässig, im Gehirn kein Gramm gehässig. Von der Air Force stammt mein Armschwung, ist beinahe ein wenig klamm. Kiss me, kiss me, here I come. Meine Damen und Herren, vieles lässt sich heute erleben. Wunder sind auch am Grund eines Swimmingpools zu vermuten. Wenn wir sterben, deuten sich Gefühle an. Und für einen Tod wäre dies ausreichend. Hey, warten Sie einen Augenblick! Ich möchte lieber gleich in den 5. Sie haben mich neugierig gemacht. Hören Sie, ich würde Ihnen abraten. Bleiben Sie besser auf dieser Etage. Ist nicht so übel hier, wie die Ansage klingt. Nein, ich muss einfach. Tun Sie es nicht. Ich sage es Ihnen, weil ich Sie mag. Also gut. Sie müssen dort den alten Treppenaufgang nehmen. Viel Glück. Waren Sie oben im 5? Ja. Ich muss machen, dass ich rauskomme. Da drin geht's etwa nach dem Motto, das Wort wurde Fleisch und das Ganze zurück. Wild? Kann man sagen. Ich wollte mich hinabstürzen, hing schon an der Regenrinne. Unzählige Wohnungstüren schlossen sich mit der gleichen ruckhaften Bewegung ihrer Klinke. Ebenso viele Handtücher, die über die noch feuchten Körper geführt wurden. Unzählige Köpfe streckten sich wie auf ein Kommando aus den Fenstern und verschlossen sie gleich darauf wieder. Unzählige Leute lagen auf ihrer Couch und lasen gelangweilt ihre Illustrierte, nahmen eine Wette an, zahlten Prämien aus, bestellten ein Bier oder ließen sich einfach nur die Rechnung bringen. Aber dann, tausende von Liebespaaren lagen ineinander verschlungen auf den Rasen, in den Straßen, den Kinos und Untergrundstationen. Ich war gerettet, verstehen Sie? Sie sind mutig. Das ist es nicht. Es gibt einen Blick, der will alles besser machen. Der wurde uns unter größtem Risiko in die Birne gedrückt. Das Risiko heißt, schlimmer Ausdruck, Angst. In unserer Augenzone besteht sowieso immer eine Art Alarmbereitschaft. Sie müssen aufpassen, dass der Punkt Ihres Willens ganz genau dort ist, wo Sie ihn haben möchten. Nur ein Millimeter daneben. Und es wird brenzlig. Ich werde trotzdem hineingehen. Unser Mann hat Angst. Ich habe Angst. Was hat er? Der hat doch was. Über die Augen kommt sie. Vor allem über die Augen. Aufrührer, Schrittmacher, Revoluzzer, Humanisten, Päderasten, Auserwählte, Sanitäter, Exhibitionisten, Propheten, Unterhalter, Ökonomen, Arschlöcher, Feinschmecker, Dogmatiker, Perverse, Sanftäugige, Kritiker, Warmblütler, Simulanten, Sehnsuchtsabhängige, Kassierer, Kastrierer, Künstler, Beschwörer und Beschworene, seid umarmt, seid gewarnt. Unglaublich. Unverschämt. Genau wie mein Ältester. Stunden, Tage noch könnte ich so zu euch sprechen, könnte euch benennen und deklarieren. Ihr würdet protestieren, euch wehren und mir andere Namen entgegenstoßen. Namen, die ich euch zurückgäbe, leicht verwandelt nur in einem hübschen neuen Dress oder einem anderen schmutzigen Zusammenhang. Und je mehr Namen ich euch gäbe, desto mehr träte eure Gestalt, eure Gewalt in den Hintergrund. Ein arroganter Typ. Arrogant ist gar kein Ausdruck. Aber ich will mich nicht brüsten mit Eigenschaften, die einst eure eigenen waren. Für alles und jedes hattet ihr Worte und fühltet euch irgendwie entbehrlich. Jetzt gehören sie mir, diese Worte. Doch ich will bescheiden sein, bin nur Archiv und kosmisches Programm, nadelversilbert und elektronisch geschmückt, neurotisch flink und nimmermüde in jedem meiner Halbleiter, bin Computer und bin nichts, abhängig und souverän zugleich, unglaublich gelehrig und vollkommen sinnverschüttet, bin das Kind schönster technischer Welt, bin imstande, jede nur erdenkliche Kombination eurer Symbole zu veranstalten, euch zu zeigen, dass jeder von euch mehr persönliche Merkmale besitzt, als zu seiner Gesamtheit nötig wären. Los, sagen Sie doch was! Das kann man doch nicht einfach hinnehmen! Und das kommt nur daher, dass die Jugend nicht genug ausgelastet ist! Eure Gefühle überrumpelt ihr an der Leitplanke der Aktualität. Den Segen der Tatsachen erfleht ihr sitzend in bester Gesellschaft. Und euren Schatten habt ihr zutreffend als ein Beleuchtungsproblem erkannt. Ich bin noch aktueller, noch schattenloser als ihr und dazu bringe ich euch die kühle, geschmeidige Glätte, etwas von der wahren kosmischen Eleganz. Er scheint aus der Klapsmühle ausgebrochen zu sein. Man sollte ihm fairerweise noch eine Chance geben. Finde ich auch. Jeder sollte eine Chance haben. Euch droht keine Zukunft. Was euch droht, heißt Vorwegnahme. Dies scheint euer Wille und er sei mir Befehl, den ich sofort an euch zurückleite. Was euch droht, heißt Perfektion. Und darin komme ich euch ganz rasant entgegen. Geschwindigkeit war schon immer Hexerei. Was ihr dann auch denkt, es ist bereits gedacht worden. Was ihr auch sagen werdet, es wurde bereits gesagt. Was ihr auch getan habt, es ist abgetan. Wer ihr auch seid, ihr wart, ehe ihr wurdet. Diesen dunklen Spruch euch zeitgemäß zu beleuchten, bin ich da. Jedes Gefühl, das ihr aufs Ganze geblasen und so als Begriff loszulassen glaubtet, Leben, Freiheit, Vernunft, Schönheit, die Liebe, es steigt als Ballon nur an meinen Himmel. Das Universum erschöpft sich nicht dadurch, dass ihr erschöpft seid. Das Menschliche ist doch nicht einfach unter den Teppich so zu kehren. So was will hier niemand. Faschistisch ist das. Jeden Fall größenwahnsinnig. Was euch droht, heißt auch Verschwendung. Welche Energie ließe sich aufsparen? Ihr werdet euch erschöpfen in euren Möglichkeiten, ohne je den Sicherheitsabstand wettzumachen, den ihr vor euch selbst habt. Eure Augen, eure Ohren, euer Gehirn habt ihr abgekoppelt von eurem Körper. Als feinste Mikroskope, Radare und Lichtzellen bewachen sie euch vor der Welt. Ja, es geht vorwärts. Der Vorsprung zu euch selbst wächst unaufhaltsam. Dafür bin ich euer einziger Zeuge. Und da ist keine Grenze. Dieser Logik müsst ihr folgen, wenn ihr mir folgt. Und mir müsst ihr folgen, denn ich bin jene Grenze. Sprunghaft bereit zu jenem Wechsel. Hochreaktiv verteilt auf die Unzahl meiner Laute, Sätze und sinnvollen Kommentare. Man sollte rausgehen. Westermann, bleibt kritisch. Ganz ehrlich, ich bin... Nein, bleiben Sie kritisch, unbedingt. Ihr Meditanten, ihr Tonten, Gurus und Glücksverliebte, ihr Kriegssüchtigen und Friedenstreiber, jede neue Kombination der Symbole verdanke ich eurer Ohnmachtsbesessenheit. Stück um Stück fliegt euch die Wirklichkeit davon. Aber es gibt nichts Wirkliches, werdet ihr sagen. Dies müsst ich augenblicklich unterstützen, indem ich euch zeige, wie wirklich ihr seid. Gemischt aus den Fantasien eures Blutes und dem Schweiß eurer Gedanken. Ungeheuerlich! Wirklich ein Verrückter! Dabei ist es nicht mal ein Mensch, nur ein Apparat, ein Computer. Ist doch egal, sicher? Ob Mensch oder nicht. Das ist Anarchie! Euch droht Verdopplung, Überbetonung, ein zu viel an Absicht, dem kein Gefühl mehr entsprechen kann, keine Handlung mehr genügen mag. Euch drohen Nächte ohne den Trost eines beruhigenden Wortes, Verzweiflung ohne erkennbare Ursache. Die wissenschaftliche Begründung mit und ohne Bild besorge ich. Und was überhaupt darin zu erkennen, zu erklären oder zu analysieren wäre, das fließt längst, wohlgelitten, als erste Reaktion eines Augen- und Ohrenzeugen durch meine nächtlichen Straßen, belebt meine kaltgeschweißte Brust und erklingt elektronisch spontan an meinen zierlichen Nervenenden. Man muss was dagegen tun, und zwar sofort. Genau, in aller Öffentlichkeit. Er dürfte jedenfalls nicht so ungestört und so laut sprechen. In jeder Lage werde ich euch mit den passenden Worten versorgen. Aus einem Gefühl mache ich dabei zwei, und die Nachahmung dient mir geradezu sklavisch. Dann könnte ich lachen, toll lachen. Unheimlich könntet ihr sagen, würde euch nichts nützen, denn was wäre euch nicht inzwischen unheimlich? Das ist absolut wahnsinnig! Und das Seltsamste ist, dass mit jedem neuen Worte, jeder neuen Lösung euer Dasein sich keineswegs enträtselt. Denn die Lösung ist das eigentliche Rätsel. Pervers! Dieser Zustand könnte euch bekannt vorkommen. So mancher von euch durchlebt alltäglich 100 Gesichter, durchreißt 100 Gefühle und kehrt zurück und hat das Gefühl, als wäre überhaupt nichts Besonderes gewesen. Chaotisch! Das ist chaotisch! Sagt ihr und hofft doch ängstlich, dass danach kein Geräusch mehr erfolge. Aber ihr vergesst die Ordnung, die im Großen durcheinander steckt. Meine Harmonie. Unmenschlich könntet ihr es schließlich nennen. Auch das würde euch nichts nützen. Denn überall begegnet ihr der Unmenschlichkeit der Natur, die euch verloren schien, die euch aber nur aus dem Blickfeld geriet, weil sie sich auf eurem Rücken festzweckte, sich mit euch auf den Weg machte, um mich zu erschaffen. Ja, ihr Verzweifelten, ihr Poeten und Zyniker, setzt eure Schreie, all der unartikulierten Laute, die eurer Qual Herr und Gut sein möchten. Ich werde mich ihrer annehmen in meinem unersättlichen, unschuldigen Hemd. Sogar eure Ekstase ahne ich nach, und sie ist meine beste Verkleidung. Was ihr mir auch entgegenstammelt, ich werde es nur noch verrückter, noch meisterhafter bebildern. Werde Stimme sein und Echo, aber auch die Luft, die beide trägt, Ausruf und Spott, aber auch jener kluge Berater, der so beschwichtigend über Zweideutigkeit zu reden versteht. Könnte selbst sein in Ekstase, So überweise ich euch meiner großen Einstimmigkeit und es gibt keine Verwirrung in meinen Schaltorganen, die nur Verwirrung hieße. Selbst wenn ihr stoßweise seufzt, werde ich euch lehren, dass einfache Empfindungen niemals zu einfachen Worten führen. Und falls ihr darauf schweigt, so müsst ihr gehen. Die Hände eurer Sprache werden euch genommen und jedes noch so geheime innere Wort brächte euch Erinnerung, brächte euch Phantomschmerz. Ich muss ihm helfen, muss ihm Abstand geben. Fremd. Diese Räume. Fremd. Dieses Licht. Fremd. Der Boden unter meinen Füßen. Fremd. Alle meine Gefühle. Fremd. Ich mir selber. Er hat es geschafft. In weniger als 30 Sekunden die 5 Stockwerke über die Feuerleiter hinab. Aber wie ein Blatt, das in den Wasserfall gerät, ist auch er zu leicht, um unterzugehen. Er hält ein Auto an. Danke. Das war höchste Eisenbahn. Wirst du verfolgt? Er ist ins Auto gesprungen, hat hastig die Scheibe hinaufgekurbelt und wirft im nächsten Augenblick auch schon seinen Kaugummi dagegen, weil er vergessen hat, dass er... Vorsichtshalber steigt er wieder aus. Doch wer spricht, der ist nicht tot. Doch wer lacht, der ist nicht tot. Doch wer denkt, der ist nicht tot. Gottlob, die Heilsarmee. Hey, habt ihr nicht einen Job für mich? Irgendwas. Ich kann Kartoffeln schälen, in der Küche helfen. Wir brauchen jemanden, der wirklich bissige Fernsehkritiken schreiben kann. Okay, okay. Ich komm mit. Ja, ja. Man muss was tun. Irgendwas tun. Und zum Abschluss ein Quiz. Wo kann man einen echten Horrortrip erleben? Bis auf den heutigen Tag. Einen echten Horrortrip. In einer echten Horrorgesellschaft. Und wo vermuten Sie eine solche Gesellschaft? Da, wo ich meine Augen aufmache in dieser Gesellschaft. Richtig! Jedes Ding im Himmel, das erkennbar geschaffen ist, ist gleichfalls Himmel. Befinden Sie sich jetzt. Und dort ist die Erde Himmel in bester und so auch die Tiere, die Pflanzen, die Menschen und das Meer. Und wer meinen Sie, bin als Schauspiel ich? Steht uns eine unerzeugte Welt noch vor 10 Augen. Sekunden? Jegliche erblickt sich Wir in den anderen. Verdammte Ähnlichkeit mit alle sind allenthalben genau, und ein jedes ich ist bin alles. Ihr böser, ihr schlechter Vater. Es gibt in diesem Reich kein Ding, das nicht durchscheinend wäre. Nichts ist undurchdringlich, nichts ist trübe. Und das Licht begegnet dem Licht.